Erster der Himmel und die Erde waren fertig. Alles war gemacht. Zweiter am siebten Tag war Gott mit seiner Arbeit fertig. Er ruhte sich aus. Dritter Gott segnete den siebten Tag. Er machte ihn besonders, weil er an diesem Tag geruht hatte. Vierter, das ist die Geschichte, wie Himmel und Erde entstanden sind. Gott hat sie gemacht. Fünfter, es gab noch keine Büsche oder Pflanzen auf der Erde. Gott hatte noch keinen Regen geschickt. Es gab auch noch keine Menschen, die die Erde bearbeiten konnten. Sechster, aber ein Nebel stieg von der Erde auf. Er machte den ganzen Boden nass. Siebter, dann formte Gott den Menschen aus Erde. Er blies ihm Atem in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Achter, danach pflanzte Gott einen Garten. Er war in Eden, im Osten. Dort setzte er den Menschen hin, den er gemacht hatte. Neunter, Gott ließ viele schöne Bäume wachsen. Ihre Früchte schmeckten gut. In der Mitte des Gartens waren zwei besondere Bäume, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis. Zehnter, ein Fluss kam aus Eden. Er bewässerte den Garten. Dann teilte sich der Fluss in vier Arme. Elfter, der erste Fluss hieß Pishon. Er floss um das Land Havila. Dort gab es Gold. Zwölfter, das Gold in diesem Land war sehr gut. Dort gab es auch besondere Harze und Steine. Dreizehnter, der zweite Fluss hieß Gihon. Er floss um das Land Kusch. Vierzehnter, der dritte Fluss hieß Hiddekel. Er floss östlich von Assur. Der vierte Fluss war der Euphrat. Fünfzehnter, Gott nahm den Menschen. Er setzte ihn in den Garten Eden. Der Mensch sollte den Garten pflegen und schützen. Sechzehnter, Gott gab dem Menschen ein Gebot. Er sagte, du darfst von allen Bäumen im Garten essen. Siebzehnter, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen darfst du nicht essen. Wenn du davon isst, wirst du sterben. Achtzehnter, Gott sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die zu ihm passt. Neunzehnter, Gott formte alle Tiere und Vögel aus Erde. Er brachte sie zum Menschen. Der Mensch sollte ihnen Namen geben. So wie der Mensch sie nannte, so sollten sie heißen. Zwanzigster, der Mensch gab allen Tieren und Vögeln Namen. Aber er fand keine passende Hilfe für sich. Einundzwanzigster, Gott ließ den Menschen tief schlafen. Als er schlief, nahm Gott eine Rippe von ihm. Er füllte die Stelle mit Fleisch. Zweiundzwanzigster, aus der Rippe machte Gott eine Frau. Er brachte sie zum Menschen. 23. Der Mensch sagte, das ist endlich Knochen von meinem Knochen und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Frau heißen, denn sie ist vom Mann genommen. 24. Darum verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter. Er bleibt bei seiner Frau. Sie werden ein Körper. 25. Der Mann und die Frau waren nackt. Sie schämten sich nicht voreinander.